Hypes gibt es überall dort, wo schnelle Popularität über mediale Zwischenwege binnen kürzester Zeit vervielfältigt wird, ohne dass es einer nachvollziehbaren Begründung bedürfte. Der Hype zerfällt schnell. Das ist sein Kennzeichen. Schneller Aufwind, schnelle Zersetzung. Der Hype hängt an Euphorien. Mit jedem Hype folgen Highlights und ein sensationelles Hoch. Hypes fühlen sich leicht an, werden aber in der Regel mit der Hilfe starker Machtstrukturen entworfen, vorbereitet und ausgerollt. Ein Hype soll zufällig aussehen und es wohnt ihm doch das Geplante inne. Hypes umfassen Personen, auch Film, selten Romanfiguren und Charaktere aus der Werbung, daneben Medienformate, Medienendgeräte, Software, Spiele und in den letzten Jahren immer, immer öfter Apps und sehr, sehr oft Musik. In der Popmusik pflanzt sich der Hype dank der Mischung von Medien, auf die er zurückgreifen kann, super schnell fort. Denn Musik eignet sich für alle Medien und ihrem Gegenstand nach auch fürs Medium Radio, ein beiläufiges Medium. Übrigens ebenso wie Sprache sich den Hypes unterzieht, aber da geht das etwas schleppender. Radio ist allgegenwärtig, unterstützt das schnelle Aufpeitschen eines Hypes. Textile Mode-Hypes zum Beispiel brauchen erfahrungsgemäß so sehr viel länger in der Aufbauphase und auch viel, viel länger in der Upflow-Phase, dass man schon einen wesentlichen Unterschied ausmachen kann, nämlich den zwischen Hype und Trend. Beiden, Musik und Mode, ist gemein, dass viele Trends wiederkehren, quasi als Retro oder gar in der Summe mehrerer Retro-Elemente als Revival. Doch ein Hype, der kommt einmal plötzlich und kann kaum wiederkehren. Hypes in der Musik, Lektion 1. Der Hype fokussiert sich auf eine Person und er verengt den Markt. Mitunter kontraproduktiv. Reggae-Legende Max Romeo ist heute 75 und wie seine Zeitgenossen Toots Hibbert von Toots and the Maytals, Jimmy Cliff und die Band Third World noch aktiv. Sie alle waren bei derselben Plattenfirma wie Bob Marley. Bob machte einen guten Job, da will ich nichts sagen, aber er versperrte den Weg für jeden anderen von uns, denn für niemanden sonst ging das Ganze auf. Ich will nichts dagegen sagen, immerhin haben sie uns eben direkt im Rampenlicht gehalten. Hypes in der Musik, Lektion 2. Hypes sind den Hype-Subjekten peinlich. Zumindest manchmal. Bombay Bicycle Club, keine Band für Ohrwürmer, aber in den frühen 2010ern eine Hipster-Hype-Band. Daran können sich weder Jack noch Jamie, zwei der Mitglieder, erinnern. I personally never felt like there was a lot to answer. Yeah, sorry. No, I agree with you. I don't remember feeling that there was a hype. Maybe from the outside. Ich auch nicht. Vielleicht sah das von außen gesehen so aus. Hype ist vor allem oft mit etwas Negativem wie Druck konnotiert. Aber so haben wir das nicht erlebt oder ist es uns nicht aufgefallen. Wir hatten komplette Freiheit, uns zu entwickeln. I don't think we ever noticed that. Hype can be quite a negative thing for a band. When one song is huge, then how do you write your second song? Hypes in der Musik, Lektion 5. Der Reiz von Exotik und neuen Kombinationen. Heute kennt kaum noch jemand unter 60 die Gruppe Ladysmith Black Mambazo. Das Mehrgenerationenprojekt, ein südafrikanischer Chor, gründet sich bereits 1960 und es existiert bis heute. In der Schlussphase der Apartheid Südafrikas setzt Paul Simon ein Zeichen. Er veranstaltet Graceland, The African Concert und holt die im Exil lebenden Musiker Hugh Masekela und Miriam Makeba auf die Bühne, nicht in Südafrika, sondern im Nachbarland Zimbabwe. Mehrere Songs waren zuvor mit Ladysmith Black Mambazo entstanden, bis er das Projekt aufgrund der Sicherheitslage abbrechen musste und zu Hause in Amerika die halbfertige Platte mit ein paar eigenen Kompositionen fertigstellte. Graceland, dieses Album wird der Startschuss für etwas, das ein paar Labelmanager in London bei einem Treffen World Music taufen. Ein neuer Sammelbegriff für Plattenläden, um Musik, die mehrere Kontinente verbindet, schlagkräftig zu bezeichnen und besser abzusetzen. Paul Simon bedeutet jede Menge für Ladysmith Black Mambazo, denn er öffnete das Tor, damit die Gruppe Ladysmith Black Mambazo rund um die Welt reisen konnte. Als er 1985 Graceland aufnahm, öffnete diese Platte die Pforten für die Welt. Hypes in der Musik, Lektion 6. Hypes haben ein Geschmäckle. Irgendwie unangenehm. Die deutsche Reggae-Szene bräuchte mal wieder einen Hype. Sie hatte genau genommen nur einen. In den 2000er Jahren leisten Seed ihr Vorschub. Unter anderem mit dem Song Water Pumpy und dem sogenannten Dr. Starling Rhythm, der auf Trinidad und Tobago zum Hit wird. Der Rhythm stammt von Seed. Aber jetzt hier zu stehen und zu sagen, ich jetzt als Delay, ich sage, da wird der Reggae in Deutschland, das ist irgendwie so, das will ich von mir gar nicht wohl lesen, weißt du? So, weil ich mich dann so Godfather oder weißt du, so fühle ich mich gar nicht. Ich habe immer Musik gemacht, weil ich sie geliebt habe. Und es ist zu was geworden, was irgendwie auf einmal größer ist, als man sich je geträumt hätte. Und ich glaube, so geht es allen. Wenn ich einen Chasky heute sehe mit diesen leuchtenden Augen und sehe, wie er das abfeiert, dann freue ich mich, weil ich denke, so ging es mir auch immer. Hypes in der Musiklektion 7. Hypes sind künstlich und nie authentisch. Die Sängerin Nene Cherry ist 1988 nicht weniger als die erste europäische Frau im Rap und hätte einen Hype verdient. Sie will keinen Hype. Dass heute Virgin und somit der Universal-Konzern ihr Debüt Raw Like Sushi vermarkten, liegt an den tektonischen Verschiebungen des Plattenmarkts in der Tonträgerkrise Anfang der 2000er, aber damals achtete Nene darauf, bei dem kleinsten Label zu unterschreiben, das sich finden ließ, und das hieß Circa. I guess it was, I wouldn't say, I was gonna nearly saying surreal, but you know, it was different, of course. When I signed a record deal for Virgin, First of all with Circa Records, who then entschied mich für Circa, weil es ein kleines Label war. Wir hatten auch Meetings mit London Records oder auch mit Chrysalis, aber das fühlte sich alles außerhalb meiner Reichweite an. Da gab es Gespräche und diese Manager hatten Vorstellungen davon, wer ich war, aber so war ich nicht. Hypes in der Musik, Lektion 10. Hypes in der Musik sind relativ, viel krasser ist es in der Welt des Theaters. Beschleunigung trifft auf lange Vorbereitungszeit. Georges Cameron, bekannt von der Band Die Goldenen Zitronen. Dann wird ein Termin festgelegt und der ist dann auch ziemlich schnell schon der Premierentermin. Und ab dem Moment läuft das eigentlich, tickt eigentlich auch so eine Uhr oder so. Ja, aber ansonsten ist Theater eben dann auch vorbei. Also es ist eben kein Film, der aus den 70ern ist. Oder auch unsere Platten, die haben wir fest. Und wenn ich jetzt unsere erste Platte höre, Porsche Genscher Hallo HSV, dann ist mir jetzt zum Teil fremd, weil es so weit weg ist und ich kann mich, verstehe mich kaum. Oder die anderen. Das ist dann schon sehr weit weg. Aber es ist eben so, das hat eben auch jeweils Vor- und Nachteile. Und bei Theater ist es, das ist auch gut da dran, finde ich, so dieser eine Live-Moment. Und dann ist es auch das Seltsame vielleicht nochmal, dass man es dann ja auch eigentlich eher immer nur in einer Stadt macht. Und in den anderen, die bekommt es einfach gar nicht mit. Hypes haben auf jeden Fall mit Persönlichkeiten und mit deren Ausstrahlung zu tun. Sie kommen denen zugute, die ihr Image über die passenden starken Kanäle pflegen können, was heutzutage über Social Media irgendwie wieder fast jeder kann.